Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Aber jetzt werfen wir erst einmal einen Blick ins Weltall. Es ist ein Stoff für Hollywood-Filme. Ein Asteroid rast auf die Erde zu und der Menschheit bleiben nur noch wenige Tage, den kosmischen Querschläger abzulenken. Denkbar ist solch ein Szenario natürlich, aber die Gefahren aus dem All können auch weniger spektakulär und blockbusterverdächtig sein und trotzdem von großer Relevanz für das Leben auf der Erde. Das zeigt sich gerade auf einer Konferenz am Europäischen Weltraumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Dort diskutieren von heute bis Donnerstag Expertinnen und Experten aus Forschung, Industrie und Politik über Weltraumsicherheit. Mein Kollege Dirk Lorenzen hat sich dort umgehört. Ich wollte von ihm wissen, welche Sorgen macht sich denn die ESA? Welche Gefahren drohen denn möglicherweise aus dem All? Da gibt es drei große Bereiche. Das eine ist das Weltraumwetter. Da geht es so um Strahlungsausbrüche von der Sonne. Wenn dann so diese Strahlungswolken zur Erde kommen, können die Satelliten zerstören oder im schlimmsten Fall dann auch sogar auf dem Erdboden zu Kurzschlüssen in Stromnetzen führen. Das zweite ist der Weltraummüll. Seit 60 Jahren gibt es Raumfahrt und in den ersten 50 Jahren waren alle ziemlich sorglos und haben nun den erdnahen Weltraum wirklich in eine kreisende Müllkippe verwandelt. Da sind Hunderttausende von Trümmerteile, die einen Satelliten treffen und auch zerstören können, wie man aus leidvoller Erfahrung schon weiß. Und dann, etwas abstrakter, aber dennoch real, gibt es die Asteroiden und Gesteinsbrocken, die die Erde treffen könnten. Da droht dann bei dem Treffer alles, von regional ein paar kaputten Fensterscheiben bis hin zu verwüsteten ganzen Landstrichen. Und wie möchte nun die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, auf diese Risiken reagieren? Es gibt das Programm Weltraumsicherheit, für das man gerne 200 Millionen Euro im Jahr von den Mitgliedstaaten haben möchte. Im November tagen ja die Raumfahrtminister der 22 ESA-Staaten und legen dann die Strategie für die nächsten Jahre fest. Und eine konkrete Mission, die man da vorschlägt, heißt bisher Lagrange 5. Da soll ein Satellit 150 Millionen Kilometer entfernt von der Seite praktisch auf Erde und Sonne blicken. Und so kann man dann viel besser verfolgen, wie so ein Sonnensturm von der Sonne auf die Erde zuweht. Man hat eben Angst vor diesem ganz großen Ausbruch, der da droht. Da könnten dann Dutzende von Satelliten ausfallen, was natürlich für unsere technische Welt fatale Folgen hätte. Sonnenstürme muss man hinnehmen. Die verursachen wir nicht und wir können sie nicht vermeiden. Aber Weltraummüll, den könnte man rechtzeitig wegräumen. Ist das denn ein Thema für die ESA? Diese Müllabfuhr im All, das ist der ganz große Traum, das wird auch zunächst ein Traum bleiben. Wirklich wegräumen könnte man ohnehin nur die ausgefallenen Satelliten, die aber als solche dann noch ein Stück sind, noch intakt sind. Die müsste man anfliegen, greifen und zum Absturz bringen. Klingt einfach, ist in der Schwerelosigkeit aber äußerst schwierig. Und die ESA sorgt sich da vor allem um ihren großen Erdbeobachtungssatelliten Envisat, der ist vor einigen Jahren ausgefallen. Den würde man gerne wegräumen. Und da hofft man ein bisschen auf die Zusammenarbeit mit der Industrie, denn so ein Satellit, der einen anderen Satelliten greifen und zum Absturz bringen könnte, den könnte man auch für Serviceaufgaben nutzen, etwa zum Auftanken im Weltall. Also das könnte sogar für die Industrie interessant sein. Ja, interessant, aber wie realistisch ist denn solch ein Szenario? Ich habe schon seit vielen Jahren sehr viel über Weltraummüll reden hören und wirklich geschehen ist da bisher nichts. Und das Problem wird ja immer größer. ESA-Satelliten zum Beispiel müssen so im Schnitt zweimal im Monat schon Trümmerstücken ausweichen. Das ist wirklich schwierig, aber die Botschaft, glaube ich, wie ernst dieses Problem ist, die ist bei Politik und Industrie noch nicht angekommen. Neben dem Weltraumwetter und dem Müll im Orbit bleiben nun noch die erdnahen Asteroiden. Könnte denn im Fall eines Falles die ESA die Welt retten? Noch nicht. Noch muss man sich darauf beschränken, einfach zu gucken, was passiert am Himmel und dann kann man vielleicht warnen. Das wird im September sehr interessant. Dann wird ein 40 Meter Brocken an der Erde vorbeifliegen. Den hat man 2006 entdeckt, nur für wenige Tage beobachten können. Nun ist er erstmal im Dunkel des Weltraums verschwunden, aber er wird wiederkommen und da droht am 9. September ein Einschlag mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 11.000. Man will ab Juli so mit Großteleskopen aus Chile dann möglichst diesen Brocken schon finden, dann die Bahn genauer bestimmen. Vermutlich hat sich das Risiko damit sofort erledigt, aber es zeigt eben wirklich, da ist sehr viel da draußen und die ESA möchte nun in Sizilien und Chile große Überwachungskameras bauen, um alle zwei Tage den gesamten Himmel zu erfassen und so eben erdnahe Objekte zu suchen und das Risiko dann einzuschätzen. Überwachung ist gut, aber ließe sich im schlimmsten Fall denn auch eine Kollision verhindern? Grundsätzlich ginge das. Wenn man im Juli merkt, es droht wirklich eine Kollision im September, da kann man dann nichts mehr machen. Aber grundsätzlich kann man tatsächlich so ein Objekt wirklich aus dem Weg räumen. Da fliegt man mit einer Raumsonde hin, rammt den und lenkt ihn so ein bisschen von seiner Bahn ab. Da geht es am Anfang um Millimeter, aber das summiert sich im Laufe der Zeit. Und NASA und ESA möchten das gerne an einem Asteroiden mal erproben. Hera heißt da die Raumsonde, die ESA dafür gerade plant. Aber auch dafür braucht man grünes Licht von den Raumfahrtministern im November. Und es gab schon viele Vorschläge für solche Missionen, aber bisher sind die alle, diese Rettung der Welt, die ist bisher einfach bei den Politikern immer krachend durchgefallen. Mal sehen, ob man in diesem Jahr dann mehr Glück hat. Sagt Dirk Lorenzen aus Darmstadt, und aus zeitlichen Gründen haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.